Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 2. Die Lesung im 2 bringt heute den vierten Teil der Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Geschrieben hat sie der tschechische Humorist Jaroslav Hašek. Nach kurzen Aufenthalten im Gefängnis und im Irrenhaus kehrt der brave Soldat Schwejk nach Hause zurück und erfindet dort den Einberufungsbefehl vor in den Ersten Weltkrieg. Schwejk will gerne kämpfen, er hat aber leider akutes Rheuma und so karrt ihn eine Wirtin in einem Wägelchen zur Musterung. Da alle tschechischen Rheumatiker per se als Simulanten verdächtig sind, kommt Schwejk in die Krankenbaracke des Garnisonsarrestes, wo man den Dienstverweigerern ihre Zipperlein mit diversen Foltermethoden auszutreiben gedenkt. Es liest Helmut Qualtinger. Schwejk als Simulant. In jener großen Zeit wandten die Militärärzte ungewöhnliche Mühe daran, den Simulanten den Teufel der Sabotage auszutreiben und sie wieder in den Schoß der Armee zurückzuführen. Es gab einige Grade der Folter für Simulanten und solche, die als Simulanten verdächtig waren, also das sind Schwindsüchtige, Rheumatiker, Bruchleidende, Nierenleidende, Typhuskranke, Zuckerkranke, Leute mit Lungenentzündung und anderen Gebrechen. Die Folter, der die Simulanten unterworfen wurden, war genau geregelt und ihre Grade waren folgende. Erstens, absolute Diät, früh und abends 3 Tage lang je eine Tasse Tee, wobei allen ohne Rücksicht darauf, worüber sie klagen, Aspirin zum Schwitzen verabreicht wird. Zweitens, um jeden den Gedanken auszutreiben, dass der Krieg ein Honiglecken sei, wird in reichlichen Portionen Quinin in Pulverform oder sogenanntes Quinin zum Lecken verabreicht. Drittens, 2x täglich Magenausspülungen mit 1 Liter warmen Wassers. Viertens, ein Klistier unter Benutzung von Seifenwasser und Glycerin. Fünftens, eine Packung in ein in kaltes Wasser getauchtes Leintuch. Es gab tapfere Menschen, die alle 5 Grade der Tortur überstanden und sich in einem einfachen Sarg auf den Soldatenfriedhof schaffen ließen. Aber es gab auch kleinmütige Menschen, die, wenn sie beim Klistier angelangt waren, erklärten, dass ihnen bereits gut sei und dass sie nichts anderes wünschten, als mit dem nächsten Marschbataillon an die Front abzugehen. Schwejk brachte man im Garnisonsarrest in die Krankenbaracke, just unter solche kleinmütige Simulanten. »Ich halt's nicht mehr aus«, sagte sein Bettnachbar, den man aus dem Ordinationszimmer gebracht hatte, wo ihm bereits zum 2. Mal der Magen ausgespült worden war. Dieser Mann simulierte Kurzsichtigkeit. »Ich fahr lieber zum Regiment«, entschloss sich der Nachbar auf der linken Seite, der gerade ein Klistier bekommen hatte und simulierte, dass er taub sei wie ein Klotz. In dem Bett bei der Tür lag ein sterbender Schwindsüchtiger, in ein in kaltes Wasser getauchtes Leintuch gehüllt. »Das ist schon der 3. dieser Woche«, bemerkte der Nachbar auf der rechten Seite. »Und was fehlt dir?« »Ich hab Rheuma«, antwortete Schwejk, worauf ein aufrichtiges Gelächter aller rundherum folgte. Sogar der sterbende Schwindsüchtige, der Tuberkulose simulierte, lachte. »Mit Rheumatismus komm nicht erst unter uns«, sagte ein feister Mann eindringlich zu Schwejk. »Rheumatismus ist hier so viel wert wie ein Hühnerauge. Ich bin blutarm, hab den halben Magen und 5 Rippen weg. Und niemand glaubt's mir. Hier ist ein Taubstummer gewesen. 14 Tage haben sie ihn hier jede halbe Stunde in ein in kaltes Wasser getauchtes Leintuch gewickelt. Jeden Tag hat man ihm ein Klistier gegeben und ihm den Magen ausgepumpt. Alle Sanitäter haben schon geglaubt, dass er's gewonnen hat und nach Haus gehen wird, bis ihm der Doktor was zum Brechen verschrieben hat. Umreißen hat's ihn können. Und da hat er klein beigegeben. Ich kann nicht länger den Taubstummen spielen, sagt er. Ich hab wieder Sprache und Gehör. Die Maroden haben ihm alle zugeredet, er soll sich nicht ins Unglück stürzen, aber er ist dabei geblieben, dass er spricht und hört wie die übrigen, und so hat er es auch früh bei der Visite gemeldet. Er hat sich lang genug gehalten, bemerkte ein Mann, der simulierte, dass er einen um einen vollen Dezimeter kürzeren Fuß habe. Nicht so wie der, was simuliert hat, dass ihn der Schlag getroffen hat. 3 Quinine, 1 Klistier und 1-tägiges Fasten haben genickt. Er hat gestanden und bevor es zum Magenpumpen gekommen ist, war vom Schlag keine Spur mehr. Am längsten hat sich der gehalten, was von einem tollen Hund gebissen worden ist. Er hat gebissen, geheilt, wirklich, das hat er ausgezeichnet getroffen, aber den Schaum beim Maul hat er nicht und nicht zur Wege bringen können. Wir haben ihm geholfen, wie wir haben können. Wir haben ihn ein paar Mal eine ganze Stunde vor der Visite gekitzelt, bis er Krämpfe gekriegt hat und ganz blau geworden ist. Aber der Schaum beim Maul ist nicht und nicht gekommen. Es war schrecklich. Wie er sich einmal früh bei der Visite ergeben hat, hat er uns leid getan. Er hat sich beim Bett aufgestellt wie eine Kerze, hat salutiert und gesagt, melde gehorsamst, Herr Oberarzt, dass der Hund, was mich gebissen hat, wahrscheinlich nicht toll war. Der Oberarzt hat ihn so eigentümlich angeschaut, dass der Gebissene am ganzen Leib zu zittern angefangen hat und fortgesetzt hat, melde gehorsamst, Herr Oberarzt, dass mich überhaupt kein Hund gebissen hat, ich habe mich selbst in die Hand gebissen. Nach diesem Geständnis hat man gegen ihn wegen Selbstverstümmelung eine Untersuchung eingeleitet, dass er sich die Hand abbeißen wollte, um nicht ins Feld zu müssen. »Also solche Krankheiten, wo man Schaum vorm Maul braucht«, sagte der feiste Simulant, »lassen sich schlecht simulieren. Wie zum Beispiel die hinfallende Krankheit. Da war hier auch einer mit hinfallender Krankheit. Der hat uns immer gesagt, dass es ihm auf einen Krampf nicht ankommt. So hat er auch manchmal 10 in einem Tag zu Wege gebracht. Er hat sich in Krämpfen gewunden, hat die Fäuste geballt, hat die Augen herausgewälzt, dass es ausgesehen hat, wie wenn er sie auf Stielen hätte, hat um sich geschlagen, die Zunge herausgestellt. Kurz, ich sage euch, eine herrliche, erstklassige, hinfallende Krankheit. So eine ganz echte. Auf einmal hat er Asten bekommen, 2 im Hals, 2 im Rücken und aus was mit den Krämpfen und mit den auf den Boden schlagen, weil er den Kopf nicht hat rühren können, nicht sitzen und nicht liegen. Er hat Fieber gekriegt und im Fieber hat er bei der Visite alles verraten. Und er hat uns mit diesen Asten ordentlich zugesetzt, weil er mit ihnen noch 3 Tage hat zwischen uns liegen müssen und 2. Diät gekriegt hat. Früh Kaffee mit einer Semmel, abends Brei oder Suppe. Und wir haben zuschauen müssen mit hungrigen, ausgepumpten Magen und ganzer Diät, wie der Kerl frisst, schmatzt und vor Sattheit faucht und rülpst. 3 hat er damit ins Unglück gestürzt. Sie haben auch gestanden, die sind mit Herzfehler gelegen. Am besten, sagte einer von den Simulanten, lässt sich Wahnsinn simulieren. Von unserem Lehrkörper sind nebenan im Zimmer 2, einer schreit fortwährend bei Tag und Nacht. Der Scheiterhaufen Giordano Brunos raucht noch, erneuert den Prozess Galileis. Und der 2. bellt erst 3-mal langsam, huff, huff, huff, dann 5-mal schnell hintereinander, huff, huff, huff, huff, huff, huff, und wieder langsam und so geht's immer fort. Er hat schon über 3 Wochen ausgehalten. Ich habe auch ursprünglich einen Narren machen wollen, habe religiösen Wahnsinn heucheln, von der Unfehlbarkeit des Papstes predigen wollen, aber zum Schluss habe ich mir von einem Rasier auf der kleinen Seite für 15 Kronen einen Magenkrebs besorgt. »Ich kenne einen Rauchfangkehrer im Brzeznow«, bemerkt ein anderer Patient. »Der macht euch für 10 Kronen so ein Fieber her, dass ihr aus dem Fenster springt.« »Das ist nix«, sagte ein anderer. »In Wrschewitz gibt's eine Hebamme, die euch für 20 Kronen so gut das Bein ausrenkt, dass ihr euer Leben lang ein Knippe bleibt.« »Mir hat man das Bein für 5 Kronen ausgerenkt«, ließ sich eine Stimme von einem Bett in der Nähe des Fensters her vernehmen. »Mich kostet meine Krankheit schon über 200, erklärte sein Nachbar eine vertrocknete Stange. »Nennt mir, welches Gift ihr wollt, ihr werdet keins finden, das ich noch nicht genommen habe. Ich bin ein lebendiges Giftmagazin. Ich habe Sublimat getrunken, ich habe Quecksilberdämpfe eingeatmet, ich habe Arsen gekaut, ich habe Opium geraucht, ich habe eine Opiumtinktur getrunken, ich habe mir Morphium aufs Brot gestreut, ich habe Strychnin geschluckt, ich habe eine Phosphormischung von Schwefel und Schwefelsäure ausgetrunken, ich habe mir Leber, Lunge, Nieren, Galle, Hirn, Herz, Därme ruiniert. Niemand weiß, was für eine Krankheit ich habe. Das Beste ist, behauptete jemand von der Tür her, wenn man sich Petroleum unter die Haut am Arm spritzt. Mein Vetter war so glücklich, dass man ihm den Arm bis unterm Ellbogen abgenommen hat und heute hat er Ruf vom Militär. »Na, also seht ihr«, sagte Schweig, »das alles muss jeder für unser Kaiser aushalten, sogar das Magenpumpen und das Glistier. Wie ich vor Jahren bei meinem Regiment gedient habe, da war's noch ärger. Da hat man so einen maroden Krumm geschlossen, zusammengebunden und ins Loch geworfen, damit er sich auskuriert. Da hat's keine Betten gegeben wie hier oder Spucknäpfe. Eine bloße Pritsche und auf der sind die Maroden gelegen. Einmal hat einer wirklich einen Typhus gehabt und der andere neben ihm schwarze Blattern. Beide waren krumm geschlossen und der Regimentsarzt hat sie in den Bauch gekickt, dass sie herrlich Simulanten sind. Dann, wie diese zwei Soldaten gestorben sind, ist es ins Parlament gekommen und in der Zeitung gestanden. Man hat uns gleich verboten, diese Zeitungen zu lesen und eine Koffervisit gemacht, wer diese Zeitungen hat. Und wie ich halt schon immer Pech habe, hat man sie beim ganzen Regiment nirgends gefunden, nur bei mir. So hat man mich also zum Regimentsrapport geführt und unser Oberst, der Ochs, Gott hab ihn selig, hat angefangen, mich anzubrüllen, dass ich gerade stehen soll und hat gefragt, wer das in diese Zeitung geschrieben hat oder er wird mir das Maul von einem Ort zum anderen zerreißen und mich einsperren lassen, bis ich schwarz wäre. Dann ist der Regimentsarzt gekommen, hat mir mit der Faust vor der Nase herumgefuchtelt und geschrien, Sie verfluchter Hund, Sie schäbiges Wesen, Sie unglückliches Mist wie du, Sozialistenbengel, du. Ich schau allen aufrichtig in die Augen, zwinker nicht mal und schweig, die Hand an der Mütze und die linke an der Hosennaht, sie laufen um mich herum wie Hunde, bellen mich an und ich fort wie wenn nichts. Ich schweig, leiste Ehrenbezeigung, die linke Hand an der Hosennaht. Wie sie so vielleicht eine halbe Stunde getrieben haben, ist der Oberst auf mich zugelaufen und hat gebrüllt, Bist du ein Blädian oder bist du kein Blädian? Werde gehorsamst, Herr Oberst, ich bin ein Blädian. 21 Tage strengen Arrest wegen Blödheit, 2 Fasttage wöchentlich, 1 Monat Kasernarrest, 48 Stunden Spangen, gleich einsperren, nicht zu fressen geben, krumm schließen, damit er sieht, dass das Ara keine Blädiane braucht. Wir werden dir schon die Zeitungen aus dem Kopf schlagen, du Fallott, schloss der Herr Oberst nach langem Herumlaufen. Während ich gebrummt hab, haben sich in der Kaserne Wunder ereignet. Unser Oberst hat den Soldaten überhaupt verboten zu lesen. Und wenn es auch nur die Prager Amtszeitung war, in der Kantine haben sie nicht mal Wurst und Käsel in Zeitungen wickeln dürfen. Seit der Zeit haben die Soldaten angefangen zu lesen. Und unser Regiment ist das gebildetste geworden. Wir haben alle Zeitungen gelesen und bei jeder Kompanie hat man Verse und Lieder auf den Herrn Oberst gemacht. Und wenn was vom Regiment geschehen ist, hat sich immer in der Mannschaft ein Wohltäter gefunden, der es in die Zeitung gegeben hat unter dem Titel Soldatenmisshandlungen. Und daran war noch nicht genug. Sie haben den Abgeordneten nach Wien geschrieben, dass sie sich ihrer annehmen sollen und die haben angefangen, eine Interpellation nach der anderen einzubringen, dass unser Herr Oberst eine Bestie ist und sowas. Irgendein Minister hat zu uns eine Kommission geschickt, damit sie das untersuchen soll, und ein gewisser Franta Henschel aus Lubowka hat dann 2 Jahre gefasst, weil er es war, der sich nach Wien an die Abgeordneten gewendet hat, wegen der Watschen, die er am Exerzierplatz vom Herrn Oberst erwischt hat. Dann, wie die Kommission weggefahren ist, hat uns der Herr Oberst alle antreten lassen, das ganze Regiment, und hat gesagt, ein Soldat ist ein Soldat. Er muss das Maul halten und weiter dienen. Wenn ihm was nicht gefällt, so ist das eine Subordinationsverletzung. Ihr habt euch also gedacht, ihr Lumpen, dass euch diese Kommission helfen wird, sagt der Herr Oberst. Einen Dreck wird sie euch helfen. Und jetzt wird jede Kompanie an mir vorbei defilieren und laut wiederholen, was ich gesagt habe. So sind wir also eine Kompanie hinter der anderen marschiert, rechts schaut, wo der Herr Oberst gestanden ist, die Hand am Gewehrriemen, und haben ihn angebrüllt. Wir haben uns also gedacht, wir Lumpen, dass uns diese Kommission helfen wird. Einen Dreck wird sie uns helfen. Der Herr Oberst hat gelacht, dass er sich den Bauch gehalten hat, bis die 11. Kompanie vorbei defiliert. Sie marschiert, stampft, und wie sie zum Herrn Oberst kommt, nichts. Stille, nicht ein Ton. Der Herr Oberst ist rot geworden wie ein Hahn und hat die 11. Kompanie zurückgeschickt, damit sie es wiederholt. Sie defiliert und schweigt. Und eine Reihe nach der anderen schaut nur dem Herrn Oberst frech in die Augen. Ruth, sagt der Herr Oberst, und geht am Hof auf und ab, schlägt sich mit der Peitsche über die Stiefelschäfte, spuckt aus, dann bleibt er auf einmal stehen und brüllt, abtreten, setzt sich auf seinen Gaul und schon ist er aus dem Tor heraus. Wir haben gewartet, was mit der 11. Kompanie geschehen wird, und fort wie wenn nix. Wir warten einen Tag, 2, eine ganze Woche und fort wie wenn nix. Der Herr Oberst hat sich in der Kaserne überhaupt nicht gezeigt, wovon die Mannschaft, die Chargen und die Offiziere große Freude gehabt haben. Dann haben wir einen neuen Oberst bekommen und von dem Alten hat man erzählt, dass er in einem Sanatorium ist, weil er seiner Majestät dem Kaiser einen eigenhändigen Brief geschrieben hat, dass die 11. Kompanie gemeitert hat. Die Zeit der Nachmittagsvisit rückte heran. Militärarzt Grünstein schritt von Bett zu Bett, hinter ihm ein Sanitätsunteroffizier mit dem Protokollbuch. Makuna, hier, Glistil und Aspirin. Pokorny, hier, Magen aus Pumpen und Kinin. Kovacic, hier. Gestir und Aspirin. Katatko? Hier. Magen auspumpen und Kinin. Und so ging's einer nach dem anderen, ohne Erbarmen, mechanisch, kurz. Schweig. Hier. Dr. Grünstein betrachtete den neuen Zuwachs. Was fehlt Ihnen? Melde gehorsamst, ich hab Rheuma. Dr. Grünstein hatte sich während der Zeit seiner Praxis eine feine Ironie angeeignet, die viel nachdrücklicher wirkte als Geschrei. Aha, Rheuma, sagte er zu Schweig. Da haben Sie aber eine äußerst schwere Krankheit. Es ist wirklich ein Zufall, Rheuma zu bekommen, wenn ein Weltkrieg ausgebrochen ist und man in den Krieg ziehen soll. Ich glaube, das muss Sie schrecklich verdrießen. Meine Gehorsamst, Herr Oberarzt, dass es mich schrecklich verdrießt. Da schau her, es verdrießt ihn also. Das ist sehr hübsch von Ihnen, dass Sie sich gerade jetzt an diesen Rheumatismus erinnert haben. In Friedenszeiten läuft so ein armer Teufel herum wie ein Zickel. Aber wie ein Krieg ausbricht, gleich hat er Rheuma und gleich versagen ihm die Knie. Tun Ihnen nicht die Knie weh? Melde gehorsamst, das ja. Und die ganzen Nächte können Sie nicht schlafen, nicht wahr? Rheuma ist eine sehr gefährliche, schmerzhafte und schwere Krankheit. Wir haben hier mit Rheumatikern schon gute Erfahrungen gemacht. Die absolute Diät und der übrige Teil unserer Behandlung hat sich sehr bewährt. Wir werden hier früher gesund werden als in Pischtian und werden an die Front marschieren, dass es hinter Ihnen nur so stauben wird. Zum Sanitätsunteroffizier gewendet, sagte er, schreiben Sie, Schweig, absolute Diät, zweimal täglich Magen auspumpen, einmal täglich ein Klistier. Wie es weitergehen wird, werden wir sehen. Inzwischen führen Sie ihn ins Ordinationszimmer, pumpen Sie ihm den Magen aus und bis er zu sich kommt, geben Sie ihm ein Klistier, aber ein ordentliches, dass er alle Heiligen anruft, damit sein Rheuma erschrickt und davonläuft. Dann wandte er sich allen Betten zu und hielt eine Rede voll schöner und vernünftiger Sentenzen. Glaubt nicht, dass ihr einen Ochsen vor euch habt, der sich alles an die Nase binden lässt. Mich bringt euer Benehmen durchaus nicht aus dem Gleichgewicht. Ich weiß, dass ihr alle Simulanten seid, dass ihr vom Militär desertieren wollt. Und demgemäß behandle ich euch. Ich habe Hunderte und Hunderte solcher Soldaten überlebt, wie ihr es seid. In diesen Betten sind ganze Scharen von Menschen gelegen, denen nichts anderes gefehlt hat als kriegerischer Geist. Während ihre Kameraden im Felde kämpfen, haben sie geglaubt, dass sie sich in den Betten wälzen, Krankenkost bekommen und warten können, bis der Krieg vorbei ist. Da haben sie sich aber sakramentisch getäuscht. Und auch ihr alle werdet euch sakramentisch täuschen. Noch nach 20 Jahren werdet ihr aus dem Schlaf schreien, wenn ihr davon träumen werdet, wie ihr bei mir simuliert habt. Melde gehorsamst, Herr Oberarzt, ertönte es leise aus einem Bett beim Fenster. Ich bin schon gesund. Ich hab schon in der Nacht bemerkt, dass mir das Stickhusten vergangen ist. Sie heißen? Kowaschik. Melde gehorsamst. Ich soll ein Klistier bekommen. Gut, das Klistier bekommen Sie noch auf den Weg, entschied Dr. Grünstein. Damit Sie sich nicht beschweren, dass wir Sie hier nicht behandelt haben. So, und jetzt alle Maroden, die ich vorgelesen habe, dem Unteroffizier nach, damit jeder bekommt, was ihm gebührt. Und jeder bekam auch eine redliche Portion, wie sie ihm vorgeschrieben war. Und wenn sich einige bemühten, auf die Vollstrecker der ärztlichen Befehle durch Bitten oder die Drohung einzuwirken, dass sie, die Patienten, sich auch zur Sanität melden und ihre Peiniger ihnen vielleicht einmal in die Hände fallen könnten, Schweig verhielt sich tapfer. Schon mich nicht, forderte er jenen Schergen auf, der ihm das Klistier gab. Denk an deinen Eid. Selbst wenn dein Vater oder dein eigener Bruder hier liegen möchte, gib ihnen ein Klistier, ohne mit der Wimper zu zucken. Denk dir, dass Österreich auf solchen Klistieren ruht und der Sieg ist unser. Am folgenden Tag bei der Visite fragte Dr. Grünstein Schweig, wie es ihm im Militärspital gefalle. Schweig entgegnete, dass es ein gutes, erhabenes Unternehmen sei. Zur Belohnung erhielt er dieselbe Behandlung wie gestern, nebst einem Aspirin und 3 Pulvern Kinin, die man ihm ins Wasser schüttete, worauf er sie sofort austrinken musste. Nicht einmal Sokrates hat den Giftbecher mit solcher Ruhe ausgetrunken wie Schweg, an dem Dr. Grünstein alle Grade der Folter ausprobierte, das Quinin. Als man Schweg in Anwesenheit des Arztes in ein nasses Leintuch wickelte, antwortete er auf die Frage, wie ihm dies gefalle: Melle Gehorsamst, Herr Oberarzt, es ist wie auf der Schwimmschule oder im Seebad. Haben Sie noch Rheuma? Melle Gehorsamst, Herr Oberarzt, es will nicht und nicht besser werden. Schweg wurde einer neuen Tortur unterworfen. Zu jener Zeit wandte die Witwe nach einem General der Infanterie, Baronin von Bozenheim, große Bemühungen daran, jenen Soldaten ausfindig zu machen, über den die Bohemia kürzlich einen Artikel veröffentlicht hatte, der schilderte, wie er, der Krüppel, sich in einem Krankenwagen zur Assentierung fahren ließ und auf nach Belgrad rief, was der Redaktion der Bohemia Anlass zu einer Aufforderung an ihre Leser gab, Sammlungen zugunsten des loyalen, verkrüppelten Helden zu veranstalten. Schließlich wurde aufgrund einer Anfrage bei der Polizeidirektion festgestellt, dass es sich um Schweg handle, und das Weitere ließ sich dann schon leicht erforschen. Baronin von Bozenheim packte ihre Gesellschafterin und ihren Kammerdiener samt einem Korb zusammen und fuhr auf den Hradschin. Die arme Baronin wusste nicht einmal, was es bedeutet, wenn jemand im Spital des Garnisonsarrestes liegt. Ihre Visitkarte öffnete ihr die Türe des Gefängnisses, in der Kanzlei kam man ihr ungemein höflich entgegen, und schon 5 Minuten später wusste sie, dass der brave Soldat Schweg, nachdem sie fragte, in der 3. Baracke, Bett Nummer 17 lag. Dr. Grünstein selbst, der wie vor den Kopf geschlagen war, begleitete sie. Schweg saß gerade nach der täglichen von Dr. Grünstein verordneten Prozedur auf dem Bett, umringt von einer Gruppe abgezehrter und ausgehungerter Simulanten, die sich bisher nicht ergeben hatten und zäh mit Dr. Grünstein auf dem Schlachtfeld absoluter Diät kämpften. Hätte sie jemand belauscht, dann hätte er den Eindruck gewonnen, dass er sich in der Gesellschaft von Gourmands, in einer höheren Kochschule oder in Feinschmeckerkursen befinde. Sogar die ordinären Rindsfettgrieben kann man essen, erzählte gerade einer, der hier mit einem veralteten Magenkatarr lag, wenn sie warm sind. Wenn das Rindsfett kocht, drückt man sie aus, bis sie trocken sind, salzt sie, pfeffert sie, und ich sage euch, Gänsegrieben sind nicht so gut. Lass nur gut sein, sagte der Mann mit dem Magenkrebs. Über Gänsegrieben kommt nichts. Was kann man gegen sie mit Schweinsgrieben aufstecken? Sie müssen selbstverständlich goldbraun ausgekocht sein, so wie es die Juden machen. Die nehmen eine fette Gans und ziehen das Fett samt der Haut ab und kochen's aus. »Wissen Sie, dass Sie sich in Bezug auf die Schweinsgrieben irren?« bemerkte Schwegs Nachbar. »Ich meine natürlich Grieben aus hausgemachten Fetten, was man so hausgemachte Grieben nennt. Nicht braun gefärbt, aber auch nicht gelb. Es muss etwas zwischen diesen beiden Schattierungen sein. So eine Griebe darf weder zu weich noch zu hart sein. Sie darf nicht knusprig sein, sonst ist sie verbrannt. Sie muss auf der Zunge zerfließen und man darf dabei nicht den Eindruck haben, dass einem das Fett übers Kinn hinunterfließt.« »Wer von euch hat schon Grieben aus Pferdefett gegessen?« ließ sich eine Stimme vernehmen, jedoch niemand antwortete, weil der Sanitätsunteroffizier hereingelaufen kam. »Alle ins Bett! Eine Erzherzogin kommt her, dass niemand die schmutzigen Füße unter der Decke herausstreckt!« Nicht einmal eine Erzherzogin hätte so würdevoll eintreten können, wie es Baronin von Bozenheim tat. Hinter ihr wälzte sich eine ganze Eskorte, in der nicht einmal der Rechnungsfeldwebel des Spitals fehlte, der in diesem Besuch die geheime Hand der Revision sah, die ihn vom fetten Trog im Hinterland reißen und vor die Drahtverhaue den Schrapnells zur Beute werfen würde. Er war blass, aber noch blässer war Dr. Grünstein. Ihm tanzte die kleine Visitkarte der alten Baronin mit dem Titel Generalswitwe vor Augen, samt allem, was damit verbunden sein konnte, wie Konnexionen, Protektion, Beschwerden, Versetzung an die Front und andere fürchterliche Dinge. »Hier haben wir den Schweg«, sagte er, eine künstliche Ruhe bewahrend, indem er Baronin von Bozenheim an Schwegs Bett führte. »Er verhält sich sehr geduldig.« Baronin von Bozenheim setzte sich auf den herbeigeschobenen Stuhl an Schwegs Bett und sagte in gebrochenem Tschechisch: »Tschechi Soldat, brav Soldat, Kriepelsoldat, sein tapferer Soldat, hab mok gern Tschechi Österreicher.« Dabei streichelte sie Schwegs unrasierte Wangen und fuhr fort: alles in Zeitung gelesen. Ich Ihnen bringen Papat, Tabak, Zuzat, Tschechischer Soldat, brav Soldat, Johann, kommen Sie her. Der Kammerdiener, der mit seinem struppigen Kaiserbart an den Raubmörder Babinski erinnerte, schleppte einen umfangreichen Korb ans Bett, während die Gesellschafterin der alten Baronin, eine große Dame mit verweintem Gesicht, sich auf Schwegs Bett setzte und ihm das Strohpolster unter dem Rücken zurechtdrückte, mit der fixen Idee, dass man dies kranken Helden tun müsse. Die Baronin zog inzwischen die Geschenke aus dem Korb, ein Dutzend gebratener Hühner, in rosa Seidenpapier gewickelt und mit schwarz-gelb seidenen Schleifen umwunden, und zwei Flaschen eines Kriegslikörs mit der Etikett »Gottstrafe England«. Auf der anderen Seite war auf der Etikett Franz Josef mit Wilhelm zu sehen, wie sie sich an den Händen hielten, als wollten sie das Spiel spielen, Häschen in der Grube. Dann zog sie drei Flaschen Wein für ihre Konvaleszenten und zwei Schachteln Zigaretten aus dem Korb. Das alles breitete sie elegant auf dem leeren Bett neben Schweg aus und legte noch ein schön gebundenes Buch dazu, »Begebenheiten aus dem Leben eines Monarchen«, ein Werk des überaus verdienten Chefredakteurs des Prager Amtsblattes, der den alten Franz abgöttisch liebte. Dann legte sie auf das Bett ein Paket Schokolade, ebenfalls mit der Aufschrift »Gott strafe England« und ebenfalls mit den Fotografien des österreichischen und deutschen Kaisers geschmückt. Auf der Schokolade hielten sie einander nicht mehr an der Hand. Jeder hatte sich selbstständig gemacht und kehrte dem anderen den Rücken. Sehr hübsch war eine doppelreihige Zahnbürste mit der Aufschrift »Viribus Unitis«, damit jeder beim Zähneputzen Österreichs gedenke. Ein elegantes und sehr passendes Geschenk für die Front und die Schützengräben war eine Manikürkassette. Auf dem Deckel war ein explodierendes Schrapnell zu sehen und ein Mensch im Sturmhelm, der mit dem Bajonett vorstürmte. Darunter stand »Für Gott, Kaiser und Vaterland«. Ohne Bild war ein Paket Zwieback, dafür stand darauf der Vers »Österreich, du edles Haus, steck deine Fahne aus, lass sie im Winde wehen, Österreich muss ewig stehen«, mit der tschechischen Übersetzung auf der anderen Seite. Das letzte Geschenk war eine weiße Hyazinthe in einem Blumentopf. Als das alles ausgepackt auf dem Bette lag, konnte Baronin von Bozenheim sich der Tränen nicht erwehren. Einigen ausgehungerten Simulanten floss der Speichel aus dem Mund. Die Gesellschafterin der Baronin stützte den sitzenden Schweg und weinte ebenfalls. Es herrschte Grabesstille, die Schweg plötzlich unterbrach, indem er die Hände faltete. »Vater unser, der du bist im Himmel, geheiliget werde dein Name, zu uns komme dein Reich, pardon, gnädige Frau, so ist es nicht, ich wollte sagen, Vater unser, himmlischer Vater, segne uns diese Gaben, die wir dank deiner Freigebigkeit genießen werden. Amen.« Nach diesen Worten nahm er einen Huhn vom Bett und begann zu essen, von dem entsetzten Blick Dr. Grünsteins gefolgt. »Ach, wie es ihm schmeckt, dem Wackern«, flüsterte die alte Baronin dem Doktor begeistert zu. »Er ist sicher schon gesund und kann ins Feld gehen. Ich bin wirklich sehr froh, dass ihm mein Geschenk so gelegen gekommen ist.« Dann schritt sie von Bett zu Bett und verteilte Zigaretten und Schokoladepralinen, kehrte von ihrem Rundgang abermals zu Schweg zurück, streichelte ihm das Haar mit den Worten »Behüt euch Gott« und ging mit dem ganzen Gefolge zur Tür hinaus. Bevor Dr. Grünstein, der die Baronin begleitet hatte, zurückkehrte, verteilte Schweg die Hühner, die von den Patienten mit solcher Geschwindigkeit verschlungen wurden, dass Dr. Grünstein statt der Hühner nur einen Haufen Knochen vorfand, die so sauber abgenagt waren, als wären die Hühner lebendig in ein Geiernest geraten und als hätte auf ihre Knochen einige Monate hindurch die Sonne gebrannt. Auch die Flasche Kriegslikör und die drei Flaschen Wein waren geleert. Sogar das Paket Schokolade und der Zwieback waren in den Mägen verschwunden. Jemand hatte selbst die Flasche Nagelpolitur ausgetrunken, die sich in der Garnitur befand, und die Zahnpasta angebissen, die der Zahnbürste beigelegt war. Als Dr. Grünstein zurückgekehrt war, stellte er sich wiederum in Kampfpositur und hielt eine lange Rede. Ein Stein war ihm vom Herzen gefallen, weil der Besuch bereits gegangen war. Der Haufen abgenagter Knochen bekräftigte ihn in dem Gedanken, dass alle Patienten in diesem Zimmer unverbesserlich seien. »Soldaten«, legte er los, »wenn ihr ein bisschen Verstand hättet, dann hättet ihr das alles liegen gelassen und euch gesagt, wenn wir das auffressen, dann wird uns der Herr Oberarzt nicht glauben, dass wir schwer krank sind. Ihr habt euch dadurch selbst das Zeugnis ausgestellt, dass ihr meine Güte nicht zu schätzen wisst. Ich pumpe euch den Magen aus, gebe euch Klistiere, bemühe mich, euch bei absoluter Diät zu halten, und ihr überstopft euch den Magen? Wollt ihr einen Magenkatar bekommen? Da irrt ihr euch aber. Bevor euer Magen versuchen wird, das zu verdauen, werde ich ihn so gründlich reinigen, dass ihr daran bis in den Tod denken werdet. Noch euren Kindern werdet ihr davon erzählen, wie ihr einmal Hühner gefressen und euch mit verschiedenen anderen guten Dingen vollgestopft habt, aber wie es keine Viertelstunde in eurem Magen geblieben ist, weil man euch den Magen noch warm ausgepumpt hat. Also einer nach dem anderen mir nach, damit ihr nicht vergesst, dass ich nicht so ein Ochs bin wie ihr, sondern doch noch ein bisschen gescheiter als ihr alle zusammen. Außerdem kündige ich euch an, dass ich morgen eine Kommission herschicke, weil ihr euch schon zu lange hier herumwälzt und keinem von euch was fehlt, wenn ihr euch in 5 Minuten den Magen so hübsch verschweinern könnt, wie ihr es gerade jetzt fertiggebracht habt. Also, 1, 2, 3, Marsch! Als die Reihe an Schweg kam, blickte ihn Dr. Grünstein an, und eine Reminiszenz an den heutigen rätselhaften Besuch veranlasste ihn zu der Frage: »Sie kennen die Frau Baronin?« »Sie ist meine Stiefmutter«, antwortete Schweg. »In zartem Alter hat sie mich ausgesetzt, und jetzt hat sie mich wiedergefunden.« Und Dr. Grünstein sagte kurz: »Dann geben Sie dem Schweg noch ein Klistier.« Abends ging es auf den Kavaletz recht traurig zu. Einige Stunden vorher hatten alle allerlei gute und schmackhafte Dinge im Magen gehabt, und nun hatten sie nur schwachen Tee und eine Schnitte Brot darin. Nummer 21 ließ sich vom Fenster her vernehmen: »Werdet ihr's glauben, Kameraden, dass ich Backhuhn lieber esse als Brathuhn?« Jemand brummte: »Schmeißt ihm die Decke über den Kopf.« Aber sie waren alle so schwach nach dem misslungenen Festmahl, dass keiner sich rührte. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.